Dieser war es auch, der den Gebrauch des Tabaks einführte. Die erste Verschwörung in der neuen Welt wurde von den Maranen durchgeführt, bei der Mester Bernal maßgebend Anteil hatte. Die erste königliche Bewilligung für den Export von Getreide und Pferden in die neue Welt ist für Louis Santangel ausgestellt worden, der dadurch Gründer der einträglichen Geschäfte mit Amerika wurde. Louis de Torres erhielt große Ländereien auf Kuba geschenkt, wo er verstarb. Alle Anstrengungen, die man machte, um später zu verhindern, dass die Maranen in die neue Welt übersiedelten, sind gescheitert, weil diese die Genehmigungen kauften. 1509 wurde ein Abkommen zwischen den Bekehrten und der Krone getroffen, wonach sie die Genehmigung erhielten, nach Amerika zu ziehen und nach Zahlung von 20.000 Dukaten Handel treiben durften. Auch zu Zeiten des Frente Popular erkauften sich die Aschkenasim-Juden das Recht, nach Chile einreisen zu dürfen. 1518 befahl Karl V. den Beamten in Sevilla zu verhindern, dass sie sich einschifften. Er hatte jedoch keinen Erfolg damit. Unter den Eroberern, die Cortes begleiteten, befand sich auch der Maraner Hernando Alonso, vom Beruf Schmied. An der Entdeckung Amerikas nahm auch der Astronom Abraham Zacuto Iribes teil, genannt der Jude der Landkarten. Sehr bald wurde die Inquisition in die neue Welt übertragen und der Kampf wurde wie auf der Halbinsel geführt. Die erste richterliche Verfügung in Mexiko, 1528, traf keinen anderen als Hernando Alonso, den mit Cortes gekommenen Eroberer, der als Ketzer verbrannt wurde. Wer mehr über dieses Thema zu erfahren wünscht, dem empfehlen wir, José Toribio Medina zu lesen, seine Studien über das Gesicht der Heiligen Inquisition in Chile, Lima, Mexiko, Philippinen, Buenos Aires und so weiter. Er erzählt, dass in Chile 1614 Luis Noble oder Luis Duarte de Evora der Prozess gemacht wurde, weil er praktizierender Jude war. Es ist gut möglich, dass Camilo Henriquez ein Maraner gewesen ist. Und es ist sicher kein Zufall, dass er die erste Zeitung in Chile, La Aurora de Chile, die Morgenröte Chiles, gründete, in einem 1923 in The New Judea, das neue Juda, veröffentlichten Artikel wird enthüllt, dass sich im Süden, in der Nähe von Temuco, eine halbgeheime Gemeinschaft von Hüttensabbatisten befinde, die den Sabbat heilige, die jüdischen Feste feiere und die jüdischen Rituale befolge. In Mexiko praktizierten die Juden beinahe öffentlich und in Peru wurde ihre Tätigkeit die große Mitschuld genannt. Sowohl hier wie auch in Mexiko hielten sie die Verbindung mit den Gemeinschaften in der Türkei und Italien aufrecht und fast alle waren beschnitten. In Mexiko-Stadt fanden die geheimen Versammlungen im Hause des Kapitäns Simón Váez Sevilla und seiner Frau Juana Henriquez statt. Sein Sohn Gaspar Váez Sevilla, geboren 1624, wurde als der künftige Messias angesehen. Um die religiösen jüdischen Gottesdienste einzuberufen, wurde ein schwarzer Sklave, angetan mit farbigen Kleidungsstücken, ausgesandt, um die Trommel zu schlagen in den Straßen, wo die Maranen lebten. Das war das Zeichen. Der Sklavenhandel lag in jüdischen Händen. Beinahe alle dazu Beauftragten waren Juden. In Lima, Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts, wurden sie zu Inhabern des Handels. Alle Importe und Exporte, vom Brokat zum Sackleinen, vom Diamanten bis zum Kümmel, lagen in ihrer Hand. Sie unterhielten Beziehungen ebenso wie in Mexiko mit Amsterdam, Italien und Saloniki. Mit vorgetäuschten Krediten kauften sie ganze Flottenladungen auf. Sie entwickelten kaufmännische Schliche und richteten, wie später in Chile, die alten Castilla, die Krieger und Soldaten, zugrunde. 1634 trieben sie Handel mit der Pacht königlicher Renditen. Und als die Inquisition begann, sie in ihre Schranken zu weisen, begaben sie sich in großer Zahl nach Brasilien, wie sie vordem von Spanien nach Portugal gezogen waren. Die meisten dieser Maranen waren portugiesischen Ursprungs. In der neuen Welt organisierten sie auch ihre geheimen Gesellschaften. In Brasilien befanden sich bereits die Melio de Sampaio. Das Zuckerrohr ist von den Maranen aus Madrid eingeführt worden. In Pernambuco im Jahre 1640 war die Zahl der Juden größer als die der alten Christen und der Handel mit dem Zuckerrohr befand sich in ihrem Besitz. Die geheimen Gesellschaften waren nach dem Vorbild derjenigen Amsterdams organisiert. In Brasilien nannten diese sich KK zur Israel, Heilige Vereinigung des Felsens zu Israel. Dorthin gelangte der erste Rabbiner, der nach Amerika gekommen war, Isaac Aboad da Fonseca. Die Inquisition musste auch nach Brasilien verlegt werden. Als die Holländer in der zweiten Dekade des 17. Jahrhunderts versuchten, Brasilien zu erobern, stellten sich die jüdischen Maranen auf ihre Seite, dienten ihnen als Spione und finanzierten sogar ihre Streifzüge. Sie waren Inhaber des vierten Teiles der Aktien der Westindischen Kompanie. Als es den Portugiesen gelungen war, sich gegenüber den Holländern durchzusetzen, verteilten sich die Maranen über den ganzen Kontinent. Sie ließen sich in Jamaika nieder, wo sie die englische Eroberung unterstützten. Auf der Insel Barbados richteten sie zwei Gemeinschaften ein, KK Nidhe Israel, also Heilige Vereinigung der Zerstreuten Israels, und KK Sema Israel, Heilige Vereinigung des Stammes David. Sie kamen auch nach Nassau und die Insel Martinique. In Suriname unterdrückten die Maranen die Negerunruhen, die ihre Geschäfte gefährdeten. 1645 kam in Neu-Amsterdam in Nordamerika ein Schiff mit maranischen Flüchtlingen aus Brasilien an, unterstützt von der holländischen Westindischen Kompanie. Sofort gründeten sie die KK Shearit Israel, Heilige Vereinigung der Reste Israels. Auf diese Weise ist die Grundsteinlegung für die größte jüdische Gemeinschaft aller Zeiten erfolgt, die Gemeinschaft von New York. Der Kreis der maranischen Gemeinschaften hatte sich geschlossen, von der Nordsee, vom fernen Osten, von Macau und Goa bis zum entferntesten Westen, von einem zum anderen Pol.